Wenn der Staat dem Papste und der Papst dem Staate Hoheitsrechte zugesteht, so bleibt freilich, wenn die Hoheitsrechte über dieselben Menschen ausgeübt werden sollen, nach Jesus kann niemand zweien Herren dienen, nichts übrig, als diese Menschen, was eigentlich doch mit Lebenden seit dem Spruche der Porcia nicht mehr gerecht angeht, in zwei Teile zu zerschneiden, von denen der eine dem Papste, der andere dem Kaiser gehört. Der Staat verzichte auf das Gemüt seiner Untertanen und begnügt sich in rührender Unwissenheit über die Quelle der menschlichen Handlungen mit den Handlungen. Es wird das Opus Operandum selbst äußerst unbrauchbar finden. Lagarde.